Sie hören einen Vortrag von Roswitha Scholz zum Thema Antiziganismus und Ausnahmezustand, der sogenannte Zigeuner in der Arbeitsgesellschaft. Vorgetragen in der Veranstaltungsreihe 2012 der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus und der DGB-Jugend Regensburg. Also ich muss noch vorausschicken, beim Vortrag, wenn ich Zigeuner verwende, dieses Wort, dann bitte ich immer die Anführungsstriche dazu zu denken. Also ich finde es richtiger, Sinti und Roma zu verwenden, weil Zigeuner eben so ein abwertender Begriff ist. Aber es lässt sich nicht immer vermeiden. Manchmal sind auch Zitate drin, da steht dann halt einfach Zigeuner, da kann ich dann auch gar nichts anderes setzen. Und ich denke auch, dass manche Sachen, sozusagen das Drastische an dem Thema, vielleicht sogar offensichtlicher wird oder viel, viel eindringlicher ist, wenn man dann Zigeuner sagt und eben nicht Sinti und Roma. Ja, dann fange ich mal an, und zwar fange ich an mit einem Zitat von dem Wolfgang Wippermann. Das ist so ein Historiker, der zu Antiziganismus gearbeitet hat. Die Beschäftigung mit dem Antiziganismus, das heißt dem spezifischen Rassismus gegenüber Sinti und Roma, ist auch innerhalb der Linken marginal. Manche wissen gar nicht, was Antiziganismus überhaupt meint. Wolfgang Wippermann schreibt hierzu, Zitat, mein Berufsstand, Professoren und Historiker, haben sich mit den Sinti und Roma nicht beschäftigt, weil es als unfein galt und immer noch gilt. Auch hat die kritische Intelligenz versagt, weil sie die Auseinandersetzung mit diesem Aspekt deutscher Geschichte viel zu lange versäumt hat. Das gilt auch für linke Gruppen, denen das Schicksal der Sinti und Roma bis heute nicht sehr interessant erscheint. Zitat Ende. Zunächst einmal gehe ich auf die Geschichte des Antiziganismus ein. Zigeuner traten in Mitteleuropa zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung. Sprachuntersuchungen ergaben, dass sie aus Indien stammen. Ein paar Jahre lang waren sie als bettelnde und umherziehende Pilger weithin akzeptiert. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurden sie erstmals für vogelfrei erklärt. Das heißt also, wenn jemand einen Zigeuner umgebracht hat, dann ist er nicht gesetzlich verfolgt und bestraft worden. Für vogelfrei erklärt und auf den Freiburger Reichstag des deutschen Landes verwiesen. Es ist die Zeit, als die mittelalterliche Ordnung in die Krise gerät und sich eine kapitalistische Wirtschaftsgesinnung breit macht. Viele wurden nun freigesetzt und zogen als Bettler und Vaganten durch die Lande. Nun breitete sich eine kapitalistische Arbeitsethik immer mehr aus, verbunden mit der Herausbildung territorialstaatlicher Verhältnisse. Wulf D. Hund schreibt, das Zitat jetzt, das Zigeunerstereotyp erhält seine spezifische Färbung dadurch, dass seine Entwicklung mit der Durchsetzung territorialstaatlicher Verhältnisse und kapitalistischer Wirtschaftsgesinnung in Mitteleuropa zusammenfällt. Die vagierenden Teile der Bevölkerung gelten als politisch unkontrollierbar und ökonomisch unproduktiv. Sie werden deshalb mit hoheitlicher Unterdrückung und Verfolgung überzogen. Die von Karl Marx sogenannte doppelte Freiheit der Lohnarbeiter ist trotzdem wenig attraktiv. Sie besteht darin, gleichzeitig rechtlich frei und sozial mittellos zu sein, das heißt, keinen feudalen Abhängigkeitsverhältnissen mehr zu unterliegen und frei von jeglichem Besitz gezwungen zu sein, die Arbeitskraft zu verkaufen. Unter diesen Bedingungen reicht es, wenn denen, die sich in die neuen Bedingungen nicht fügen dürfen, können oder wollen, zugeschrieben wird, dass sie nicht unter Entbehrungen und Entsagungen den Zumutungen der Lohnarbeit unterwerfen,